kann mich noch gut erinnern an unserem ersten Kuss. Du mir sagtest, dass du um 10 nach Hause musst. Wir waren seelenverwandt, ein Herz und eine Seele, weil ich den Schlüssel für mein Herz in deine Hände legte. Kann mich noch gut erinnern, als wir uns näher kamen, die falschen Worte fandest, ich nahm dich in den Arm. Nächtelang geredet, nächtelang geküsst, ich habe dir versprochen, dass ich dich beschütze. Du warst nicht nur eine gute Freundin, du warst mein Leben. Für dieses Leben hätte ich meins gegeben. Du wusstest, was ich durchmachte, meine Vergangenheit. Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Geborgenheit. Tut mir leid, wenn ich manchmal anders war. Hatte Angst vor diesem Tag und du bist nicht mehr da. Habe nur ein Leben, wollte es nicht verschwenden. Doch jetzt steh ich im Regen und bin gefangen in Ketten. Das ist die erste Träne, ich kann vergeben. Doch niemals vergessen, Baby. Ein Meer voller Tränen, denn nichts bleibt ungeschehen. Niemals vergessen, Baby. Das ist die erste Träne, ich kann vergeben. Doch niemals vergessen, Baby. Ein Meer voller Tränen, denn nichts bleibt ungeschehen. Niemals vergessen, Baby. Kann mich noch gut erinnern, wenn dir die Tränen kamen. Ich konnte dich nie leiden sehen, ich nahm dich in den Arm. Ich hab dich aufgefangen und war immer da. Ich gab dir diese eine Chance und sagte ja. Hab mich um dich gesorgt, jeden Tag und jede Nacht. Und hast du schlecht geträumt, hab ich dich wach gemacht. Unser erstes Foto, zusammen Hand in Hand. Ich liebte dich vom Herzen, ja, wir waren seelenverwandt. Kann mich noch gut erinnern, haben so viel gelacht. So viele Nächte einfach, nur mit Reden verbracht. Den ersten Track, den ich dir schrieb, ich wollte es dir beweisen. Habe geglaubt, nur der Tod kann uns scheiden. Du warst die eine, Baby, die eine von Millionen. Ich hab dich nie belogen oder betrogen. Kann mich noch gut erinnern, wir hatten Zukunftsängste. Du wusstest, wer ich bin, ich hatte nie eine weiße Weste. Das ist die erste Träne, ich kann vergeben. Doch niemals vergessen, Baby. Ein Meer voller Tränen, denn nichts bleibt ungeschehen. Niemals vergessen, Baby. Das ist die erste Träne, ich kann vergeben. Doch niemals vergessen, Baby. Ein Meer voller Tränen, denn nichts bleibt ungeschehen. Niemals vergessen, Baby. Mittlerweile fahr ich wieder sinnlos durch die Gegend, so wie früher schon, ohne ein Ziel im Leben. One life, one chance, tätowiert auf der Brust. Manchmal fehlt er mir dieser eine Kuss. Und so wie früher schon, mach ich die Nacht zum Tag. Das Leben ist ein Schicksalsschlag. Ertappe mich, wie ich Selbstgespräche führ. Die Prinzessin, die warst du, und ich war verrückt nach dir.